Ich sehe die ganzen Menschen, die nur noch die Kohle sehen, keinerlei Respekt, auch wenn sie von den Toten reden. Verdammt, wie ist die Welt gesunken? Wie tief kann es sein? Wie ein rachsüchtiger Engelgott. Ich schlafe nicht mehr ein, wenn alles mich zu Boden zieht und ich einfach nicht mehr kann, vertraue ich nicht der Welt. Denn an sie komme ich nicht ran, wenn auch selbst der Feuersturm mein ganzes Leben zieht, bin ich darin vertraut und rappe dieses Lied, wenn selbst Gott die Welt bestraft. Und man aufpassen muss, was man sagt. Dann sind die Flügel verklebt, diesen Traum zu entfliehen. Gen Sonne und schau, wie die Vögel ziehen. Es ist ein Kreislauf, Herbst, Winter. Liebe, Ehe, schließlich Kinder. Wie so oft gesagt, ist es der jetzige Mensch an sich unfassbar groß. Doch magst du dich. Und täglich siehst du diesen Mann hier in Schwarz. Vermummt und bewahrt deine herrliche Fass. Wo es für das ewige Glück steht dir zu? Gut oder böse, wo stehst du? Und täglich siehst du diesen Mann hier in Schwarz. Vermummt und bewahrt deine herrliche Fass. Wo es für das ewige Glück steht dir zu? Gut oder böse, wo stehst du? Verdammt, lebst du noch? Oder bist du schon tot? Wie einst in der Bibel, die Flüsse färben sich rot. Hat Luzifer Krallen ausgefahren, um Leben zu beenden? Wenn wir alleine können nicht deine Gedanken lenken. Und wenn die Schlacht naht, Menschen erzittern, feurige Dämonen, gefangene Krieger in Gittern. Sobald der Mut uns hat verlassen und keine Gefühle lässt, sind alle genauso schwarz wie Knecht Ruprecht. Und wir nehmen alles auf und schauen in den Spiegel hinein. Sieh das Spiegelbild, so wolltest du nicht sein. Du solltest wegfliegen, weg von den Dreckskrisen. Keinerlei Perspektiven, wo kleine Kinder dich erschießen. Nun ist der Tag, der Staat, Vaterland, Maschinerie des Todes. Du bleibst unerkannt mit wenigen Schritten. Gehst du entgegen die Festung und in wenigen Tagen die Todesrechnung. Und täglich siehst du diesen Mann hier in Schwarz. Vermummt und bewahrt deine herrliche Fass. Wo es für das ewige Glück steht dir zu? Gut oder böse, wo stehst du? Und täglich siehst du diesen Mann hier in Schwarz. Vermummt und bewahrt deine herrliche Fass. Wo es für das ewige Glück steht dir zu? Gut oder böse, wo stehst du?